ersten Tage der süßen Brut traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Am Abend satzte sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Sehr betrübt und huben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: Und sprach: Wer mit der Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Des Menschen Sohn gehe zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch wehe die Menschen, durch welchen des Menschen so verraten wird. Es wäre ihm besser, dass derselbige Mensch noch nie geboren wäre. Antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest's. Da sie aber aßen, nahm Jesus das dankete und brach. den Kelch und dankete. Gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zu Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, ist dir gleich die Welt so klein.

Thank you.